Book 2 40 40 40 Menanyakan arah. Nach dem Weg fragen. Nach dem Weg fragen. Permisi. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Dapatkah Anda membantu saya? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Di mana ada restoran yang bagus? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Di pojokan. Anda belok ke kiri. Gehen Sie links um die Ecke. Gehen Sie links um die Ecke. Anda jalan lagi lurus ke sana. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. Anda jalan lagi 100 Meter ke arah kanan. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Anda juga dapat naik bis. Sie können auch den Bus nehmen. Sie können auch den Bus nehmen. Anda juga dapat naik kereta. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Anda juga dapat mengikuti saya dari belakang. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Bagaimana cara saya ke stadion bola? Wie komme ich zum Fußballstadion? Wie komme ich zum Fußballstadion? Anda harus menyeberangi jembatan. Überqueren Sie die Brücke. Überqueren Sie die Brücke. Anda harus melewati terowongan. Fahren Sie durch den Tunnel. Fahren Sie durch den Tunnel. Anda harus melewati sampai lampu merah ketiga. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Di percabangan jalan, Anda belok ke kanan. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab. Biegen Sie dann die erste Straße nach rechts ab. Di bundaran, Anda jalan lurus saja. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Permisi. Bagaimana cara saya ke bandara? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Yang paling baik, Anda naik kereta. Am besten Sie nehmen die U-Bahn. Am besten nehmen Sie die U-Bahn. Terus saja sampai stasiun terakhir. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.